unserem Getriebe Zorn, in unserer Liebe Sand, pusten wir aus dem Land. Sand, gestreut in die Augen Zorn, wofür soll das taugen? Sand, pusten wir aus dem Land.